On the decks. Roman Rauch, Vienna. Ja, kleine technische Panne, Soundausfall. Roman Rauch gerade noch an den Turntables der FM4 Unlimited DJ Spezialtag mit einer Unterbrechung und wir arbeiten daran. Kleine Sekunde. Wir schauen, dass es gleich wieder weitergeht. Der Videostream auf fm4orf.at. Riesen-Live-Event hier heute auf FM4 in Innsbruck, Wien und Graz ab 15 Uhr. Und wir switchen hier zwischen den Studios herum. Da ist Roman Rauch zurück. An den Turntables. Kurz vor 9. We'll be right back. Yeah. Thank you. Stuff, the good stuff. Von Roman Rauch live an den Turntables. Am Vormittag bei FM4, es ist der FM4 Unlimited Spezialtag für die DJs und die Clubs, die Clubkollektive. Awesome stuff, Roman. Yeah, you got us going here in the studios, and I guess for our listeners at home too. I can imagine people ironing shirts and stuff and dancing around their living rooms. Ich hoffe so. Roman, wann gibt's einen nächsten Release von dir? Ach, gerade nichts geplant, aber einiges in der Mache. Viel in der Arbeit. Du bist viel im Studio auch im genau, Moment, ja. Oder? Ja, man muss die Zeit ja nutzen. Ne? Dein Kumpane kommt als nächstes hier dran. Wie genau. Würdest du ihn ankündigen? Ach, auch super Produzent, super DJ, Predi. Guter Kollege, wir teilen uns ja eine Studie gemeinsam und ja, nur Gutes über ihn. DJ Pelotronic from the Fortunia label as well. He's going to be coming in the next half hour of our FM4 Unlimited celebrating Austrian club culture 24 hours long special day. And we'd like to thank you, Roman Rauch. And the time is reaching 9 o'clock, which means